Ja? Sir George, Mr. Lehmann ist am Apparat. Er sagt, er muss Sie unbedingt sofort sprechen. Es ist äußerst dringend. Dann stehen Sie mal durch, Miss Harper. Ja, Augenblick, ich verbinde. George? Ja? Ja, was gibt's denn, Joe? George. Nun sag bloß, du kannst nächsten Montag nicht kommen. Du, etwas Schreckliches ist passiert. Etwas ganz Schreckliches. Wie? Robert Mary hat mich gerade angerufen und mir mitgeteilt, dass... Ja, na... Du, ich kann das noch gar nicht fassen. Was ist denn geschehen, Joe? Ja, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Charlie Mumsen... Was ist mit ihm? Charlie Mumsen ist tot. Was? Charlie tot? Ja, seit ungefähr 3 Stunden. Mein Gott. Der war doch gerade noch mit uns beim Mittagessen. Eine Stunde danach ist es passiert. Und wie ist... Ja, er ist einfach an seinem Schreibtisch zusammengebrochen. Weiß man schon, was es war? Ja, ein Herzschlag anscheinend. George, bist du noch da? Ja. Mir fehlen einfach die Worte. Es ist ein solcher Schock. Ja, ja. Allerdings hatte ich schon immer den Verdacht, Charlies Herz könnte mal streiken. Mir kam er gesund vor, wie ein Ross. Oh, ja, sicher, aber auch bei einem Ross kann das Herz mal versagen. Ja. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Jedenfalls werde ich ihn sehr vermissen. So viel ist gewiss. Ja, ja, ich auch. Naja, also wenigstens ist er in den Seelen gestorben, wie man so sagt. Das hat er doch immer gewollt. Joe, hör mal, ich sollte vielleicht versuchen, Angela zu erreichen. Ach, sie wird jetzt jemand brauchen. Charlie war doch ihr ganzes Leben. Ja, ja, wenn sie überhaupt schon ansprechbar ist, dann wohl am ehesten von dir. Du, das war auch eigentlich der Grund, warum ich dich angerufen habe. Ich dachte mir, du sollst dich mal ein wenig um sie kümmern. Ja, sie wird ganz aufgelöst sein. Ich melde mich wieder. Gut. Sehen wir uns nächsten Montag? Nächsten Montag? Naja, wir treffen uns doch wie gewöhnlich. Oder? Ach so, ja, ja, natürlich. Wiedersehen, Joe. Wiedersehen, George. Der arme Charlie. Verzeihung, Sir, könnten Sie wohl diese Listen durchsehen? Es sind... Sir George, fehlt Ihnen was? Ja, ich bin völlig fertig. Wo sind denn meine Tabletten? Hier, in dieser Schublade, Sir George. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, einen Schluck Wasser, bitte. Ja, sofort. Bitte sehr. Danke. Stellen Sie sich vor, Lord Mommsen ist vor 3 Stunden gestorben. Lord Mommsen? Ja. Würden Sie bitte bei Lady Mommsen anrufen, mich mit ihr verbinden? Ja, selbstverständlich, Sir, sofort. Darf ich sagen, wie leid es mir tut? Wir alle haben Lord Mommsen so gemocht. Ja, ich weiß, Miss Harper. Er war ein Mann, den alle Welt gut leiden mochte. Ein schwerer Schlag. Ein schwerer Schlag. Ein großer Verlust für die Geschäftswelt. Für uns alle. Guter Gott, einfach so zu sterben, ohne jede Vorwarnung. Miss Harper, seien Sie doch so gut und rufen Sie Dr. Morpas an. Sagen Sie, ich möchte zu einem Check-up vorbeikommen. Selbstverständlich. Besorgen Sie mir bitte eine Packung Hemaldextrin. Sofort, Sir. Sekretärin von Sir George Major, bitte. Augenblick, bitte. Ich verbinde. Harper. Ah ja, Miss Harper. Malcolm Bass hier am Apparat. Ich habe eine Verabredung mit Sir George morgen Nachmittag. Ja, ich weiß, Mr. Bass, um 14.30 Uhr. Genau. Jetzt sehe ich aber, dass ich schon gegen Mittag frei sein werde. Ja, und da wollte ich fragen... Ja, es ist natürlich ein bisschen kurzfristig, aber ich wollte doch fragen, ob es wohl möglich wäre, unsere Besprechung ein bisschen auszudehnen und Sir George mitzunehmen zum Lunch in meinem Club. Sir George hätte sicher nichts dagegen, Mr. Bess, aber leider ist er nicht frei. Er trifft sich montags immer mit Freunden, davon lässt er sich leider durch nichts abbringen. Ich verstehe. Schade. Naja, es war nur ein Vorschlag. Jedenfalls sehr freundlich, dass Sie angerufen haben. Ich werde es Sir George ausrichten. Oh, ist nicht nötig, es war nur so eine Idee. Ja, dann also bis morgen um 14.30 Uhr. Wiedersehen. Wiedersehen, Mr. Bess. Ja, hier ist Shami. Ich habe gerade bei George angerufen. Essen findet statt wie üblich. Also, wir lassen die Sache steigen. Ja, also tatsächlich, also wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das ganze Büro war wie gelähmt. Ich meine, weil es so plötzlich kam. Ja. Armer alter Charlie. Dass er einfach so mir nichts, dir nichts abzukratzen. Oder immer alles seine Ordnung haben musste bei ihm. Herzinfarkt. Das ist das Damoklesschwert, das über jedem von uns schwebt. Also, George, beim Allmächtigen musst du denn immer so daherreden. Das ist doch die Wahrheit, oder? Besser, man sieht ja ins Gesicht. Dem Himmel sei Dank, es gibt auch gewisse Vorsichtsmaßregeln. Also, mir kann sowas jedenfalls nicht passieren, das kann ich dir sagen. Die meisten Männer im Geschäftsleben, die benehmen sich doch wie Idioten. Die legen es ja direkt darauf an, einen Herzinfarkt zu bekommen. Dabei ist alles, was wir brauchen, eine vernünftige Diät. Ausreichende Bewegung und die nötige Ruhe und Gelassenheit. Ja, Ruhe und Gelassenheit, natürlich. Du sagst es. Also der Mommsen-Konzern für Charlie weiß Gott kein Sanatorium. Wie soll denn unser einer zur Ruhe kommen? Ja. Diese Ratschläge sind gut und schön für Yogis, Joe. Weil wir wissen doch alle, dass sie nicht viel fruchten im realen Leben. Muss ja ziemlich grässlich gewesen sein für den armen Kerl, der gerade bei ihm war. Nicht? Was? Ihn einfach so umkippen zu sehen. Ach, war jemand bei ihm? Ja, der dürfte einen ordentlichen Schock bekommen haben. Schrecklich. Ja, das gehört wohl zum Umgang mit stressgeplagten Topmanagern. Das Berufsrisiko. Also, George, musst du denn immer so verdammt makaber sein? Ich fühle mich auch verdammt makaber. Ehrlich gesagt... Ich wollte erst gar nicht hierher kommen heute. Ja, ich auch nicht. Denk mal, gerade eine halbe Woche ist das her, dass er hier mit uns hier gesessen hat. Ja, also er hätte sicher nicht abgesagt. Nicht? Er hätte bestimmt gewollt, dass wir uns treffen, so wie immer, nicht? Ja. Ja, also in Memoriam Charlie Mommsen. In Memoriam. Wünschen die Herren jetzt zu bestellen? Ja, ich glaube, wir sind jetzt soweit, Cesare. Was darf ich notieren, Signor George? Für mich das Übliche. Ja, und ich nehme das Pfeffersteak. Medium. Ja. In Ordnung, Sir. Und Sie, Mr. Lehmann? Na, Joe. Also offen gestanden, ich habe keinen rechten Hunger. Ich weiß, wie dir zum Mut ist, Joe, aber essen muss man. Nimm doch, was ich immer nehme. Das ist sehr bekömmlich. Naja, also wenn du meinst, dasselbe wie Sir George Cesare. Sehr schön, Sir. Also, einmal Pfeffersteak Medium für Sie, Mr. Mere, und zweimal Osso Buco für Sir George und Mr. Lehmann. Und haben Sie die Herren schon für einen Wein entschieden? Ja, den roten Toskana. Sehr wohl, Sir. Danke, die Herren. Ja, ja. Arme Charlie. Ihm hat das Mittagessen in unserer Mitte immer so geschmeckt. Ja. Ja, das Parma, das war eines seiner Lieblingslokale. Ohne ihn ist das einfach nicht mehr dasselbe. Ja. Bitte entschuldige mich einen Moment. Fang ruhig schon ohne mich an, wenn ich nicht zurück sein sollte. Ja, dem guten George, dem geht das furchtbar nahe. Ja. Es erinnert ihn dran, dass auch er nicht unsterblich ist. Nicht? George braucht nicht dran erinnert zu werden. Der denkt an nichts anderes. Also wenn, dass der jetzt im Lokus steht und eine Beruhigungspille nach der anderen schluckt. Wenn alle Geschäftsleute solche Hypochonder wie er wären, dann wäre das Ärzteviertel mit purem Gold gepflastert. Was Neues, Miss Harper? Mr. Carter hat angerufen. Er kommt um 3:30. Ach ja, gut. Und Mr. Bess wartet schon auf Sie. Sie haben sich etwas verspätet, Sir. Ich weiß. Ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht mehr kommen heute. Sie meinen... Ich fühle mich so komisch. Komisch, Sir? Sind Sie krank? Soll ich Dr. Morpas verständigen? Nein. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich bin ja morgen sowieso bei... Ich fühle mich nur ein bisschen seltsam, das ist alles. Vielleicht ist es einfach die Reaktion. Ja, mag sein. Unser Lunch war doch recht mühsam. Das hatte ich fast befürchtet. Ich hätte nicht hingehen sollen. Mir war richtig elend. Kein Wunder. Unter diesen Umständen. Brachte kaum das Essen hinunter. Tja. Muss wohl die Reaktion sein. Bin entsetzlich müde. Und abgespannt. Trotzdem werde ich mich jetzt wohl diesem Knaben widmen müssen. Wie war doch gleich der Name? Bess, Sir. Kann ich einfach so rumsitzen und Trübsal blasen? Dann schicken Sie ihn rein. Sofort, Sir. Mein Gott, fühle ich mich zerschlagen. Mr. Bess, Sir George. Freut mich, Mr. Bess. Die Freude ist ganz meinerseits, Sir George. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Also, was kann ich für Sie tun? Oder was können Sie für mich tun? Damit kommen wir der Sache wohl näher. Sie wollen mich doch sicher interessieren für so ein neumodisches Versicherungsprogramm. Ja, Sir George, in der Tat, es handelt sich um ein ganz besonderes Programm. Ich darf doch hoffen, Sie haben gut zu Mittag gespeist? Was? Ja, sehr gut, danke. Wenn auch der Anlass recht traurig war. Ja, das war ja. Aber Moment mal, woher wissen Sie denn das? Ihre kleinen Lunchpartys im Parma sind nicht unbekannt, Sir George. In der City spricht man davon. War der Ossobuco nach Ihrem Geschmack? Zum Teufel, woher wissen Sie, was ich gegessen habe? Das gehört zu meinem Beruf, Sir George. Das Studium Ihrer Essgewohnheiten ist sozusagen lebenswichtig für mich. Tatsächlich? Ja, und ich finde es sehr interessant, dass Sie nie davon abweichen. Jeden Montag essen Sie Ossobuco und jeden Donnerstag Piccata Lombarda. Ist albern, ich weiß. Ehrlich gesagt, ich habe auch immer ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn ich Kalbfleisch esse. Aber das ist so ungefähr das Einzige, was mir mein Arzt heute noch erlaubt. Aber dass Sie sich die Mühe machen, das herauszufinden... Sicher, es muss reichlich absurd erscheinen, aber für uns sind solche Details sehr wichtig. Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. In der Richtung, wie? Erraten. Lord Momsons Essgewohnheiten waren zum Beispiel sehr, sehr aufschlussreich für mich. Lord Momsen? War der ein Klient von Ihnen? Leider nein. Er hat auf unsere Dienste verzichtet. So. Na, dann haben Sie ja jetzt eine Menge Geld gespart. Im Gegenteil, Sir George. An Lord Momsen haben wir eine Menge Geld verloren. Sie sagten doch gerade, er sei kein Klient von Ihnen gewesen. Eben. Ich glaube, es wird wohl besser sein. Ich komme endlich zur Sache. Viel Zeit bleibt uns sowieso nicht mehr. Und Zeit ist Geld, auch in diesem Fall. Was meinen Sie damit? Sir George, ich muss Ihnen leider die betrübliche Mitteilung machen, dass Sie nur noch knapp 65 Minuten zu leben haben. Was? Es sei denn, Sie halten sich genau an meine Anweisungen. Hören Sie... Sir George, bitte. Sind Sie verrückt geworden? An Ihrer Stelle würde ich lieber nicht zum Telefon greifen, Sir George. Ich versichere Ihnen, ich bin nicht verrückt geworden. Und Sie werden ohne meine Hilfe in 64 Minuten tot sein. Nur ich kann Sie retten. Das ist doch Wahnsinn. Genau das hat Lord Momsen auch gesagt. Letzten Donnerstag. Lord Momsen starb an einem Herzinfarkt. Es dürfte jedenfalls sehr schwer sein, etwas anderes zu beweisen. Was auch gar nicht unseren Wünschen entspräche. Aber Sie müssen schon mein Wort dafür nehmen. Lord Mommsen starb durch Gift. Eine Neuentwicklung auf dem Gebiet der Alkaloidprodukte. Er bekam es in seinem Essen in Parma serviert. Vielleicht erinnern Sie sich, er aß Kalbsbrieschen Polet. In der Tat. Ihr Essen heute war ebenfalls präpariert. Unser Gift hat zwar die Eigenschaft, nur langsam in den Blutkreislauf einzudringen. Sobald es aber ganz absorbiert ist, tötet es in wenigen Sekunden, indem es die Arterien zusammenzieht. Kurz nach Eintritt des Todes erweitern sich die Arterien wieder, das Gift zersetzt sich und die wirkliche Todesursache lässt sich nur noch durch eine sehr ausführliche und komplizierte biochemische Analyse feststellen. Durch eine Autopsie, die allerdings sehr unwahrscheinlich ist. Erfahrungsgemäß lautet der Obduktionsbefund bei Todesfällen dieser Art meist Herzinfarkt. Wie bei Lord Mommsen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie glauben mir nicht? Nein, und ich gebe Ihnen genau 5 Sekunden... Lassen Sie mich lieber zu Ende reden, Sir George, denn es geht um Ihr Leben. Das Gift wandert relativ langsam durch den Magen-Darm-Kanal, besonders wenn der, wie jetzt, mit ziemlich fetthaltiger Nahrung gefüllt ist. Aber es hat Ihre Leber bereits erreicht. Ich denke nicht daran, Ihnen auch nur eine Minute länger... Die ersten Symptome der Vergiftung machen sich schon bemerkbar. Sie sind irgendwie nicht in Ihrer normalen Verfassung. Was? Korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Unmittelbar nachdem Sie Ihren Ossobuco gegessen hatten, wurden Sie plötzlich gesprächig. Man könnte fast sagen, richtig aufgekratzt. Erinnern Sie sich? Ja, gut, Sie erinnern sich also. Dann wurden Sie mit einem Mal müde. Und jetzt fühlen Sie sich deprimiert. Das kommt daher, dass die Zirkulation immer mehr nachlässt. Sie spüren ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen. Und Ihre Füße sind wie abgestorben. Was von einer peripheren Nervenstörung oder einer gewissen Muskelschwäche herrührt. Mein Gott, ich weiß. Das hatte ich beinahe befürchtet. Auch wenn Ihnen Ihre eigenen Empfindungen den besten Beweis dafür liefern, dass es so ist, wie ich sage. Lord Mommsen wollte es auch nicht glauben. Bis zum letzten Augenblick. Sind Sie der Mann, der bei ihm war, als er starb? Nein, das war ein Kollege von mir. Wie gesagt, Lord Mommsen wollte sich nicht überzeugen lassen. Und weil ich dachte, Sie könnten mir die gleichen Schwierigkeiten machen, möchte ich Ihnen eine kleine Kostprobe bieten. Kostprobe? Eine Art Probevorführung. Sir George, darf ich Ihnen Mopsy vorstellen? Eine Maus? Ja, eine Maus. Oder vielleicht sollte ich sagen, ein Versuchskaninchen. Vor 3 Stunden hat Mopsy genüsslich ein Stück Käse verzehrt, das mit einem 0,19 Milligramm unseres Präparates versehen war. Es hätte wenig Sinn, Ihnen den Namen zu verraten. Sie hat das Gift, verglichen mit einem scharfen Käse, einer Sauce Polette oder einem Ossobuco, ist es übrigens so gut wie geschmacklos, genau eine Stunde vor Ihnen zu sich genommen. Was bedeutet, dass Mopsy in circa 25 Sekunden den Geist aufgeben wird. Wie Sie sehen, benimmt sie sich, von einer gewissen Trägheit abgesehen, noch völlig normal. Und doch wird sie innerhalb von 15 Sekunden in Zuckungen verfallen und gleich darauf tot sein. Na bitte, wenn das kein Timing ist. Sehen Sie? Die Maus ist tot. Mause, tot. Ihre Dosis, mein lieber Sir George, betrug 0,16 Milligramm. Es ist die nackte Wahrheit. Und es wird allmählich Zeit, dass Sie ihr ins Gesicht sehen. Die Vorführung ist zu Ende, Sir George, und Ihr Körper sagt Ihnen, dass es mir ernst ist. Das Gift wirkt bereits auf Ihren Kreislauf. Hören Sie doch bloß, wie Sie schnaufen. Auch Ihr Atmungszentrum ist schon angegriffen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihnen noch knapp 58 Minuten bleiben, bis der Krampf einsetzt. Wenn Sie zum Telefon greifen, zerbreche ich diese Ampulle und Sie sind ein toter Mann, Sir George. Ich bin die einzige Person, die Ihnen helfen kann, denn ich besitze das Gegengift hier in dieser Ampulle. Wirklich, Sir George, vergessen Sie das Telefon. Es gibt sonst niemanden, der Ihnen helfen kann. Nur 2 Labors in ganz England haben das Gegengift auf Lager. Und ehe Sie die erreichen, sind Sie längst tot. Außerdem ist es eine Frage des Timings. Nur ich weiß den genauen Zeitpunkt, in welchem das Gegengift verabreicht werden muss. Das Antimittel wirkt arterienerweiternd. Es neutralisiert den Verengungseffekt des Giftes, verstehen Sie? Sie müssen sich also vergegenwärtigen, dass uns nur noch sehr wenig Zeit bleibt. Und in dieser Zeit haben wir eine Menge zu tun. Was wollen Sie von mir? Geld, was sonst? Diese Ampulle kostet Sie 20.000 Pfund, Sir George. Zahlbar in kleinen Scheinen. Zum Teufel, wie stellen Sie sich denn vor, dass ich diesen Betrag innerhalb einer Stunde auftreiben kann? Ganz einfach, Sir George. Ich habe draußen einen Wagen. Bis zu Ihrer Bank sind es nur gute 5 Minuten. Ich kann Sie können nicht. Selbst eine so große Summe ohne weiteres von Ihrem Konto abheben. Wir haben Ihre Bankvereinbarungen bereits überprüft. Gründlichst. Sie haben jetzt noch 57 Minuten. Ich glaube, Sie werden doch zugeben, dass Ihr Leben lumpige 20.000 Pfund wert ist, oder? Man sagt, Sie sind ein Mann von schnellen Entschlüssen. Aber bei dem hier, dem wichtigsten Ihres Lebens, scheinen Sie zu zögern. Also gut. Gehen wir. Sie sollten erst noch Ihre Bank anrufen. Das würde die Sache vereinfachen. Das ist keine Zeit mehr. Meine Sekretärin wird das erledigen, während wir unterwegs sind. Es wäre mir lieber, wenn Sie Ihre Sekretärin nicht hineinziehen würden in diese Sache. Sie hineinziehen. Sie verwahrt mein Scheck heftig. Ich gebe ihr immer Bescheid, wenn ich während der Geschäftszeit außer Haus gehe. Sie würde das doch sehr sonderbar finden, wenn ich sie nicht hineinzöge. Also gut, aber tun Sie nichts, was Ihren Verdacht erregen könnte. Keine faulen Tricks, verstanden? Miss Harper? Sir? Ich muss für eine Stunde weg. Würden Sie mir bitte mein Scheckheft geben? Sofort, Sir. Was soll ich Mr. Carter sagen? Mr. Carter? Er ist für 15.30 Uhr bestellt. Dann sagen Sie ihm, er soll warten, verdammt nochmal. Bitte, Miss Harper, rufen Sie Davis an. Ja? Sagen Sie ihm, dass ich gleich vorbeikommen und einen ziemlich hohen Betrag abheben möchte. Gern, Sir. Darf ich fragen, wie viel? 20.000. Und abholbereit, ja? In kleinen Steinen. Ja, Sir. Hier ist der Wagen. Ein Taxi? Je unauffälliger, desto besser, Sir George. Ich ließ es warten. So, Sie ließen es warten. Sie müssen sich Ihrer Sache ja verdammt sicher gewesen sein. Sagen wir, ich war einigermaßen zuversichtlich. Lord Momsen ist unser einziger Misserfolg gewesen bisher. Sie meinen, es gibt doch noch andere? Wir wollen keine Zeit verschwenden, Sir George. Brent Street, bitte. Okay, Sir. Es gibt also noch andere. Eine ganze Anzahl, ja. Aber warum, ja? Warum sind diese Fälle dann nicht bekannt geworden? So seltsam. Wieso? Warum ist nie etwas an die Öffentlichkeit gedrungen? Warum hat es kein Gerede gegeben? Na, warum wohl? Sie werden doch nicht vorhaben, zur Polizei zu gehen. Was Sie damit sagen? Ich will sagen, mein lieber Sir George, dass Sie, sollten Sie zur Polizei gehen, meine Verhaftung kaum überleben würden. Glauben Sie denn, wir schützen uns nicht? Falls Sie mit dem Gedanken spielen, sich an die Polizei zu wenden, empfehle ich Ihnen in Zukunft einen Vorkoster anzuheuern. Wie meinen Sie das? Menschenskind, wo bleibt denn Ihre Fantasie? Sie haben heute doch gesehen, wie leicht es war, an Ihrem Essen rumzudoktern. Glauben Sie, wir könnten dasselbe nicht genauso leicht und jederzeit wieder tun? Ein Wort zur Polizei. Und Sie setzen sich nie mehr ruhig an irgendeinen Tisch. Allmächtiger. Sie sehen, wir arbeiten idiotensicher. Was ist los? Wir können nicht weiter. Scheint, als hätten sie die Straße gesperrt. Die Straße gesperrt? Hey, Fahrer, was ist denn? Umleitung, Sir. Wir müssen warten, bis der Verkehr von St. Paul's durch ist. Dauert das lange? Ein paar Minuten. Geht alles per Ampel. Und dann? Dann müssen wir die Millspain Street runter. Ja, aber das ist doch ein Riesenumweg. Macht ungefähr 3 Minuten auf der Uhr. Tut mir leid, Sir, es ist nicht zu ändern. Sie wissen ja, das neue Gesicht Londons und all der Quatsch. Jetzt noch ein paar Verhaltensmaßregeln für die Bank, Sir. Geben Sie einfach Ihren Check-up. Und lassen Sie sich möglichst nicht in einen gemütlichen Plausch mit dem Direktor ein. Ich nehme an, Sie werden vom Direktor abgefertigt. Ich denke schon, bei so einer Summe. Ihre Anwesenheit wird ihm eine echte Beruhigung sein. Ich nehme dann die Moneten. Tun Sie einfach so, als sei ich da, um den Koffer zu tragen. Ja, gut, einverstanden. Und was passiert dann? Sobald wir draußen sind, übergeben wir das Geld einem meiner Kollegen. Nein, ich meine, aus mir? Was wird aus mir? Sie werden schon verarztet werden, Sir George, keine Sorge. Aber wirklich, Sie müssen versuchen, ruhig zu bleiben. Ruhig. Ich, ein kranker Mann, ein todkranker Mann. Wer sagt mir denn, dass ich Ihnen trauen kann? Niemand. In diesem Spiel sage ich die Karten an. Aber trotzdem, glauben Sie mir, es ist niemandem geholfen, wenn Sie Ihren Blutdruck in die Höhe jagen. Herr Gott, nochmal, was ist denn schon wieder? Noch eine Umleitung. Noch eine? Sieht so aus. Das darf doch nicht wahr sein. Sie müssen ruhig bleiben, ganz ruhig. Ich bin doch ein kranker Mann. Ich verstehe sehr wohl, Sir George. Jede Aufregung wirkt sich auf Ihre Nebennieren aus. Das bedeutet verengte Arterien, höheren Blutdruck und mehr Schwerarbeit für Ihr Herz. Mit anderen Worten, Sie verkürzen Ihr Leben um wertvolle Sekunden. Sie haben gut reden. Fahrer, können Sie uns irgendwie aus diesem Schlamassel rausbringen? Weiß ich nicht. Wenn Sie es schaffen, dass wir in 4 Minuten in der Brent Street sind, dann kriegen Sie ein extra Trinkgeld. Na ja, da könnte ich ja einen Abkürzer versuchen. Sie können sich beruhigen, Sir George, wir werden es schaffen. Wir haben noch ganze 35 Minuten. Ja, bitte. Sir George Major, Mr. Davis. Mein lieber Sir George, welch ein unerwartetes Wiedersehen. Schon gut, Davis, schon gut. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Bass. Hallo. Mr. Bass. Ja, kann ich Ihnen vielleicht ein Glas... Danke, Davis. Nichts, gar nichts. Offen gesagt, wir sind in großer Eile. Es ist eine Krise, Sie verstehen. Ja, wenn ich irgendetwas für ja, Sie tun kann, können, Sir können Sir Sie, können George. Sie, Davis, können Sie, indem Sie dafür sorgen, dass ich so schnell wie möglich das Geld bekomme. Ja, es liegt schon bereit. Ihre Sekretärin hat vor ungefähr 20 Minuten angerufen. Ja, ich weiß, wir wurden aufgehalten. Mhm. Hier ist das Schick, wenn Sie jetzt so gut sein wollen. Ja, ich lasse es sofort kommen. Momentchen. Wie spät ist es denn? Bitte schön, Mr. Davis. Tja, da ist es auch schon. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. In Bündeln, nach Noten geordnet und in Päckchen von jeweils 100 Pfund. Ja, ist gut, wenn Sie es rasch durchsehen wollen, Bass. Ja, Sir. Beeilen Sie sich doch, Mann. Beeilen Sie sich. Ja, Sir George. Was nun? Dort drüben parkt ein Wagen, Sir George. Ein blauer Rover. Rover. Ich gehe jetzt rasch rüber, liefere den Koffer ab und komme dann wieder zu Ihnen zurück. Zurück? Sie können mich doch hier nicht stehen lassen. Ich werde die ganze Zeit in Sichtweite bleiben. Sie sehen doch, wie eng der Rover geparkt ist. Da besteht kaum die Gefahr, dass ich mich aus dem Staub machen könnte, falls es das ist, was Sie beruhigen. Wir lassen Sie schon nicht sterben. Das wäre gegen unsere eigenen Interessen. Aber ich will es nun mal so, Sir George. Aus naheliegenden Gründen. Sie sollen nicht sehen, wer meine Partner sind. Was kann denn das noch für eine Rolle spielen, nach allem, was Sie mir gesagt haben? Eine zusätzliche kleine Sicherheitsmaßnahme, Sir George. Meine Partner bestehen darauf. Sie bleiben jetzt also hier, während ich schnell über die Straße gehe. Vergessen Sie nicht, je mehr wir herumtrödeln, desto brenzliger wird die Sache für Sie. So gut, ich werde warten. So, da bin ich wieder. Es wird Zeit für Sie. Noch 6 Minuten. Also, wollen wir gehen? Wohin? Sie werden schon sehen. So, hier runter, Sir George. In eine Bedürfnisanstalt? Sie bringen mich in eine öffentliche Bedürfnisanstalt? Sorgfältig ausgewählt, ruhig, etwas abgelegen, kein Personal und so gut wie keine Besucher. Kommen Sie. Sie würden staunen, wie viele Leute in London sich in derartigen Etablissements ihren Fix verschaffen. Ja, aber bitte keine Widerrede, kommen Sie. Die Zeit drängt, Sir George, die Zeit drängt. Hier hinein. Ja, nein, bitte nach hier. So, machen Sie Ihren Arm frei. Ich bereite inzwischen die Spritze vor. Gut, sind Sie soweit? Ja, was zum Teufel ist das? Ich injiziere jetzt das Gegengift direkt in Ihr Blut. Es wirkt beinahe sofort. Entspannen Sie sich, Sir George. Sie haben noch anderthalb Minuten. Und was wird denn geschehen mit mir? Sie werden sich schwach und schwindelig fühlen. Überhaupt sollten Sie sich jetzt besser hinsetzen. Sie werden für ein oder zwei Minuten das Bewusstsein verlieren, aber danach werden Sie wieder völlig in Ordnung sein. Wenn Sie wieder zu sich kommen, werde ich weg sein. Sie können dann ein Taxi zurück zu Ihrem Büro nehmen. Tun Sie so, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen sei. Und vergessen Sie nicht, ein Wort zur Polizei und ich kann sich vorstellen, was passiert. Ja, ich verstanden. Hoffentlich. Strecken Sie Ihren rechten Arm aus. So, das hätten wir. Und jetzt lehnen Sie sich einfach zurück. Kommt zu sich, Doktor. Ah ja, endlich. Na, George? Verrat uns mal, was du getrieben hast. Was? Wer sind... Malpass. Du? Wo bin ich denn? In deinem Büro, alter Junge. In meinem Büro? Ja, wie bin ich denn hierher gekommen? Ein treuer ergebener Cerberus hat dich hierher geschleppt. Mein was? Buxted, Sir George, der Bote. Aber woher wusste er denn, wo ich war? Erzählen Sie, Miss Harper. Ja, Doktor. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, Sir George. Ich weiß natürlich, dass ich auf eigene Faust gehandelt habe, aber im Augenblick schien es mir das Beste zu sein. Und wie sich herausgestellt hat, war es das auch, Miss Harper. Wieso? Was haben Sie getan? Ich habe Ihnen Buxted vorsichtshalber zur Bank nachgeschickt. Sie haben was? Sie hat dir deinen Boten nachgeschickt, damit er nach dem Rechten sieht. Warum? Was ist denn bloß in Sie gefahren? George, du komm schon. Sie hat das einzig Richtige getan. Das einzig Richtige? Es war das Verkehrteste, was sie überhaupt tun könnte. Wofür zum Teufel bezahle ich sie überhaupt? Sir George. George, du bist noch völlig durcheinander. Du hast etwas erlebt, was dich sehr erschüttert hat. Und bist noch nicht wieder ganz Herr deiner selbst. Bevor du irgendein weiteres Wort sagst, lass Miss Harper doch erklären. Na schön. Sie müssen verstehen, ich machte mir solche Sorgen, als Sie mit diesem Mann, mit diesem Bess weggingen. Ich sah doch, in welchem Zustand Sie waren, auch wenn Sie versuchten, sich nichts anmerken zu lassen. Und als Sie mich baten, die Bank anzurufen, mit so einer Geldforderung, da kam ich automatisch zu dem Schluss, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Polizei wollte ich nicht anrufen, aber... Die Polizei? Sie haben doch nicht die Polizei angerufen. Doch, als Buxted mir sagte, dass Sie... Sie müssen das sofort rückgängig machen. Sagen Sie ihnen, es wäre ein Irrtum gewesen, Sie hätten einen Fehler gemacht. Und los, rufen Sie an, jetzt gleich. George, bist du sicher, dass das Richtige ist? Absolut. Hör mal, mein Lieber. Du gehst mit einem sehr fragwürdigen Kerl hier weg, um eine enorme Geldsumme abzuheben und wirst dann bewusstlos in einer öffentlichen Toilette aufgefunden. Bist du wirklich sicher, dass du nicht die Polizei hinzuziehen willst? Aber ja, das Ganze ist ein grässlicher Irrtum gewesen, Miss Harper. Gehen Sie, rufen Sie sofort die Polizei an. Aber Sir George... Sofort, Miss Harper. Ja, Sir. George, willst du deinem alten Freund und Arzt nicht endlich verraten, was hinter deinem sonderbaren Benehmen steckt? Nein. Nein. Wie lange bin ich bewusstlos gewesen? Ungefähr 40 Minuten. Buxted hat dich direkt hierher gebracht, nachdem er dich gefunden hatte. Dann wissen also alle? Nur ein paar. Buxted hat es so diskret wie möglich gemacht. Weißt du, warum ich bewusstlos war? Du hast eine Spritze bekommen. Weißt du auch, was für eine? Nein. Aber ich könnte es leicht herausbekommen, falls du möchtest. Möchtest du? Nein. Sag mal, wenn du tatsächlich herausbekommen könntest, was es war, es wäre beispielsweise ein Gegen... Ein Gegengift? Willst du sagen, du bist vergiftet worden? Nein, natürlich nicht. Es war so eine Idee. Vergiss es. Bitte vergiss es. Na schön. Aber lass mich wenigstens eine Blutprobe nehmen. Blutprobe? Warum? Ich bin dein Arzt, George. Ich möchte sicher gehen, dass du auch wirklich bald wieder ganz auf dem Damm bist. Tut mir leid, nein. Du hast Angst, George. Das ist doch gar nicht deine Art. Irgendetwas hat dir Angst eingejagt. Bist du wirklich sicher, dass du nicht zur Polizei gehen willst? Ganz sicher. Und Angst habe ich auch nicht. Ich verstehe. Du verstehst gar nichts. Ich denke doch. Ich kann nämlich 2 und 2 zusammenzählen. Und ich sage dir ganz offen, George, ich glaube nicht, dass man dich vergiftet hat. Ich glaube viel eher, du bist hereingelegt worden. Hereingelegt? Ja. Von Miss Harper habe ich genug erfahren, um zu wissen, dass du von einem raffinierten jungen Gauner aufgesucht worden bist, der es fertiggebracht hat, dich so lange davon zu überzeugen, dass dein Leben in seiner Hand sei, bis er dich um 20.000 Pfund erleichtert hatte. Und wenn meine Theorie stimmt, George, dann bist du es dir schon selbst schuldig, zur Polizei zu gehen. Und wenn... Wenn was? Nichts. George, ich finde, du solltest dich von mir untersuchen lassen. Ich verstehe zwar nicht viel von Gift. Ich meine, ich bin kein Experte. Aber ich bin fast sicher, dass du nicht vergiftet und auf wunderbare Weise vom Tod errettet worden bist. Und wenn du dich von mir... Kann ein Gift die Arterien zusammenziehen? Was? Kann ein Gift die Arterien zusammenziehen? Ja, natürlich, Ziankali zum Beispiel. Aber wenn du mit Ziankali vergiftet worden wärst, dann würdest du jetzt nicht hier sitzen. Es wirkt nämlich sehr rasch. Er sagte, es hätte eine verzögerte Wirkung. Eine was? Eine verzögerte Wirkung. Wenn das Zeug schließlich ganz von meinem Körper absorbiert sei, würde ich einen Kreislaufkollaps kriegen. Ist das möglich? Mein lieber Ist das George, möglich? In der Chemie ist heutzutage beinahe alles möglich. Trotzdem bin ich so gut wie sicher, dass du das Opfer eines teuflischen Tricks geworden bist. Aber was er sagte, klang sehr überzeugend. Daran zweifle ich keinen Augenblick. Und jetzt lass dich bitte von mir untersuchen. Wenn ich's tue, versprichst du mir, dass du die Sache damit gut sein lässt? Lieber George, du bist mein Patient. Ich meine in jedem Fall. In jedem Fall? Egal, was du findest. Aber ich kann doch kein Verbrechen decken. Ich muss tun, was ich nur kann, um die Sache zu vertuschen. So viele Leute wissen schon davon. Aber George, was willst du damit sagen? Mein Leben ist in Gefahr. Immer noch. Was? Er sagte, wenn ich zur Polizei ginge, dann würden sie... Dich kriegen? Ja. Wie? Auf die gleiche Weise wie heute, indem sie mein Essen vergiften. Dein Essen? Ja. Bevor du mich anrührst, musst du mir dein Wort geben, dass dein Befund strikt unter uns bleibt. Aber das, ich bin doch schließlich kein Pfarrer. Dann kann ich dir auch nicht erlauben, mich zu untersuchen. Aber ich muss es tun. Falls du tatsächlich vergiftet worden bist und falls dir dieses Ungeheuer ein echtes Gegengift verabreicht hat und nicht ein harmloses Betäubungsmittel, wie ich glaube, dann wissen wir wenigstens, wie wir dich behandeln müssen, wenn du je wieder in Lebensgefahr kommst. Großer Gott, glaubst du denn wirklich, es wäre noch Zeit dazu, wenn die mich noch mal dran nehmen? Nächstes Mal wird es kein Zeitzünder werden. Ich sag dir, wir müssen das für uns behalten, um jeden Preis. Trotzdem musst du mir erlauben, dich zu untersuchen, George. Warum? A, weil deine Gesundheit noch in Gefahr sein kann und B, weil wir... falls meine Vermutung stimmt, herausfinden werden, dass du überhaupt nie in Gefahr gewesen bist. Das Ganze war nichts anderes als ein äußerst raffinierter und gewagter, aber höchst wirkungsvoller Schwindel. Nein, es war kein Schwindel. Ich weiß, dass er die Wahrheit gesagt hat. Wieso? Er hat mir meine Symptome beschrieben. Er hat mir gesagt, was in mir vorging. Es war, als würde er in mir drinstecken. Mein lieber George, du kannst da immer nicht klar denken. Ich sag dir doch, er beschrieb genau, wie ich mich fühlte. Natürlich! Überleg doch mal, mein Lieber. Du warst hochgradig erregt, weiß Gott. Schon unter normalen Umständen sorgst du dich sehr stark um deine Gesundheit. Aber dieser Kerl hat eine dramatische, furchteinflößende Situation geschaffen. Du warst überempfänglich für jede Suggestion, nichts weiter als das. Nein, das glaube ich nicht. Du hast Symptome gefühlt, die er dir eingeredet hat. Und die Maus? Wie erklärst du dir das mit der Maus? Das mit der Maus? Er hat mir auf die Sekunde genau gesagt, wann sie sterben würde. In 15 Sekunden ist sie tot, hat er gesagt, und prompt hat sie auch alle Viere von sich gestreckt. Auf die Sekunde! Jeder kann eine Maus umbringen, George. Und ihren Tod auf die Sekunde genau voraussagen? Auf die Sekunde genau. Man braucht dazu nur ein paar Kenntnisse über die Wirkungsweise von Gift und etwas Redegewandtheit. Dann... Jeder gewöhnliche Zauberer könnte das. Dann... Lass dich von mir untersuchen, George. Ich bin sicher, du wirst sehen, dass ich recht habe. Und wenn du erst Gewissheit hast, dann kannst du auch handeln. Ja, natürlich, du hast recht. Ich darf mich nicht länger sträuben. Wir können sie doch nicht einfach davonkommen lassen, schon mit Rücksicht auf andere. Ja, ich glaube wirklich, du hast recht. Ich habe mich ins Boxhorn jagen lassen, ich Trottel. Ja. Sir George, verzeihen Sie, dass ich störe, aber Mr. Mary ist am Apparat. Er ist fürchterlich aufgeregt und sagt, er muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Ja, worum geht's denn? Ich weiß nicht, aber es scheint sehr dringend zu sein. Na schön, verbinden Sie. Ja, sofort. Ja, Bob? Was ist? George? Bob, was ist denn? Ich habe eine schreckliche Nachricht für dich. Eine ganz schreckliche Nachricht. So kurz nach Charlies Tod. Das ist nicht zu glauben. Was ist denn geschehen? Das ist nicht zu glauben. Es übersteigt mein Fassungsvermögen. Ach Mensch, du sag doch schon, was passiert ist. Mach dich auf einen Schock gefasst. Wieso? Ja, Joe Lehmann ist tot, George. Tot? Tot. An seinem Schreibtisch zusammengebrochen. Wie Charlie. Genau die gleiche Situation. Sogar die gleiche Zeit ist... Ist einfach umgekippt. Mein Gott. George, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Jedenfalls vielen Dank, dass du mich angerufen hast, Bob. Ich muss darüber nachdenken. Nachdenken? Was gibt's denn darüber nachzudenken? Joe ist tot? Ja, eben. Darüber muss ich nachdenken. Du hörst wieder von mir, aber jetzt verzeih ich. George, ich wollte dir noch sagen, dass... Ich rufe dich wieder an. George. Was ist los? Was ist denn passiert? Du brauchst mich nicht mehr zu untersuchen. Du musst alles vergessen, was heute geschehen ist. Aber Bess hat die Wahrheit gesagt. Aber was soll denn das heißen? Er hat die Wahrheit gesagt, das Essen war vergiftet. Sie haben nur den Falschen erwischt. Ach, George, was redest du da? Sie hatten mein Essen tatsächlich vergiftet, um mich unter Druck setzen zu können. Aber das Essen wurde irgendwie verwechselt. Das ist unglaublich, aber war guter Gott. Ich überlege, ich war es, der Joe überredet hat, das Gleiche wie ich zu nehmen. George, willst du mir bitte endlich sagen, was passiert ist? Sie haben Joe Lehmann umgebracht. Joe Lehmann? Nicht, dass sie es vorgehabt hätten. Nein, verstehst du? Sie hatten meinen Ossobuco präpariert, aber der Kellner muss die falsche Platte serviert haben. Joe hatte auch Ossobuco bestellt und er hat meine Portion gegessen. Er ist an meiner Stelle gestorben. Sie haben also den armen Joe Lehmann umgebracht. Den armen Joe Lehmann, deinen Freund. Ja, meinen Freund. George, siehst du nicht endlich ein, dass du zur Polizei gehen musst? Ich finde, diesen letzten Freundschaftsdienst bist du dem armen Joe schuldig, oder nicht? Du hast die Wahl. George, entweder gehst du zur Polizei oder ich. Als großer Held stehst du allerdings dann nicht da. Ich habe auch nicht den Wunsch, als toter Held da zu liegen. Verstehst du denn nicht, Leo? Das Ganze war ein Irrtum. Willst du denn diese Giftmischer damit entschuldigen? Nein, nein, nein, natürlich nicht, aber... Das Ganze war ein Irrtum. Armer Joe Lehmann hätte sich eben ans Menü halten sollen, nicht wahr? Nein, nein, natürlich nicht. Na, was dann? Du hast selbstverständlich recht. Und? Miss Harper? Ja, Sir George? Rufen Sie Chefinspektor Morrissey von Scotland Yard an. Ja? Mr. Mary ist hier, Sir George. Er sagt, er muss sich sprechen. Soll reinkommen. Ach, Miss Harper? Ja, Sir. Sind die Reporter noch vor dem Haus? Ja, Sir. Ein ganzes Rudel. Dann besprechen Sie schon mit Buxted, wie ich später hinausgeschmuggelt werden kann. Selbstverständlich, Sir George. Bitte, Mr. Mary. Ja, was gibt's, Bob? George? Ich habe gerade deine wüste Geschichte in der Zeitung gelesen. Bei Gott, ich wünschte, du hättest mich benachrichtigt, bevor du die Sache an die Presse gegeben hast. Ich habe sie nicht an die Presse gegeben, genauso wenig wie die Polizei. Sie ist einfach durchgesickert, wie das so geht. Aber warum hätte ich dich benachrichtigen sollen? Weil das Ganze nicht stimmt, alter Junge. Wie die Polizei herausfinden wird, sobald sie sich an Joes Autopsie gemacht hat. Was soll das heißen? Was weißt du? Alles, was es zu wissen gibt. Du irrst dich, wenn du glaubst, Joe sei gestorben, weil er dein Essen gegessen hat. Ich hab's gegessen. Du hast's gegessen? Ja, ich. Und ich bin immer noch vorhanden, wie du siehst. Ich verstehe nicht. Joe und ich haben unsere Portionen getauscht, als du draußen warst. Erinnerst du dich? Du warst eine ganze Weile weg. Ja, und da habt ihr also eure Portionen getauscht. Ja, Joe wollte den Ossobuco dann doch nicht haben, aber auch keine großen Umstände machen. Und weil mir es egal war, habe ich ihm mein Steak abgetreten. Du kamst erst ziemlich spät wieder, als wir schon fast fertig waren. Und hast daher den Tausch auch nicht mehr bemerken können. Du siehst also, es kann einfach nicht so gewesen sein, wie du sagst. Joes Tod war demnach ein Unfall? Du sagst, es war ein Unfall? Nein, George. Ich sage, es war ein natürlicher Tod. Joe ist eines natürlichen Todes gestorben, wie die Autopsie beweisen wird. Er hat wahrscheinlich nur zu gern und zu gut gegessen. Dann bin ich also nie in Gefahr gewesen? Nicht mehr als Joe. Und der alte, ehrliche Charlie Momsen. Nein, George. Du bist deinem Gaunerstück zum Opfer gefallen. Einem tolldreisten Gaunerstück. Sie hörten Mord à la carte, Kriminalhörspiel von Ray Butler mit Hans Petsch, Horst Beilke, Bodo Primus, Wolfgang Büttner, Irene Marholt und anderen. Übersetzung aus dem Englischen Anna von Kramer-Klett. Regie Heiner Schmidt. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1975.